Yeah. 500k, ich hab jahrelang dafür gekämpft und kann heute sagen, es läuft wunderbar. Wie gut die Klicks sind und wie hoch der Umsatz war. Nie wieder Bus und Bahn, nie wieder Hunger haben. Ach, was rapp ich hier für ein Scheiß, Junge? Nix läuft. Killer M, Bruder, gib mal den Beat, ich zeig euch, was Sache ist. Okay. 500k, zurzeit kommen keine Videos und viele denken deshalb, ich bin undankbar. Ich hab ne EP gebracht, ihr könnt sie euch runterladen. Ich hör immer wieder, Matt, du bist für uns ein Star. Dadurch wurde ich ein seltsamer Mensch. Auf dem Weg nach oben haben sich meine Eltern getrennt. Hab von meinem Geld kein Cent, also was für Star. Ich drücke ab, bis wir unser Haus abbezahlen. Bei Allah, ich schwöre, jede Zeile stimmt. Bin kein kleines Kind und hatte hierdurch keinen Gewinn. Einer meiner Brüder war für eine Weile drin. Also brachte ich die Scheine hin. Steig ins Auto Richtung Hauptstadt. Das ist so eine Sache, die mich ausmacht. Hab gecheckt, mehr Geld, mehr Probleme. Mehr Geld, mehr Respekt, mehr Geld, mehr Kollegen. Fick so ein Leben, fick eure falschen Werte. Wegen euch bin ich kalt im Herzen. Früher schlechte Noten, heute bring ich Geld nach Haus. Mama hält sich aus, also hol ich meine Eltern raus. Ja. Yeah. Von mir kriegt ihr kein Respekt, sag mir, welcher andere YouTuber kickt zu welche Tracks, hä? Lauter Bitches hier im Netz, diese ganzen YouTuber ficken uns ich, dann Rap. Ich bin bereit für Rap, ich nehme die Szene auseinander. Ihr Hurensöhne, warum seht ihr jeder aus wie Angler? Ihr möchtet gern Kanaken, warum guckt ihr so blöd? Jeder Rapper macht bei Facebook einen auf luxuriös. MCs essen Kevin oder Fabian, aber ich bin Mapp, Rapper sprechen mich mit Abian. Wie ein radikaler Taliban, heute wird scharf geschossen. Ich fick lieber Rapper, denn die YouTuber waren Fotzen. Ich kann dir deinen Nasenknochen gerade boxen und mach Krieg auf dem Beat wie ein Yahut im Nahen Osten. Ich lass diese Rapper so wie Mädchen weinen und kann MCs einen Spieß packen, so wie Hähnchenfleisch. Fick eure Likes und den Hype, den ihr hattet. Ich schreib und ich schreib, es wird Zeit für ne Platte. Mich ficken ist für diese Hunde nicht möglich, denn 2017 kommt Kunde ist König. Ich hab die EP gebracht, ihr könnt sie euch runterladen. Steig ins Auto Richtung Hauptstadt. Mehr Geld, mehr Probleme. Mich ficken ist für diese Hunde nicht möglich, denn 2017